Nackte Füße im Sand, ein Fremder lächelt mich an. Pommes am Badesee auf die Hand, Küchenparty zu zweit den ganzen Abend lang. Lagerfeuer am See, mit dem Hund durch den Schnee. Mit Freunden lachen, bis die Sonne aufgeht. Das sind all die Momente, die man wirklich erlebt. Marmeladenglas-Momente. Alles Schöne konserviert. Ist der Tag mal wieder grau, hol ich das Glas heraus. Dreh es einfach auf und nehm mir, was ich brauch. Marmeladenglas-Momente sind die, die ich jetzt brauch. Bis morgens um 8, dabei wollt ich gar nicht kommen. Und sie spielen unseren Lieblingssong. Sammel all die Momente, so süß wie Bonbons. Und all die Momente hab ich konserviert, damit ich sie nie wieder verliere. Ich trage sie bei mir und teil sie mit dir. Momente. Alles Schöne konserviert. Ist der Tag mal wieder grau, hol ich das Glas heraus. Dreh es einfach auf und nehm mir, was ich brauch. Marmeladenglas-Momente sind die, die ich jetzt brauch. Läuft es mal nicht rund, farblos und nicht bunt. 7 Tage Regen und ich fühl mich nicht gesund. Bin schwach ganz ohne Grund, frag mich nicht warum. Es geht mal so im Leben, es kommt mal vor, na und. Marmeladenglas-Momente.